That was 8 weeks in May by the Orange Street Boys. Keep that dial locked to 66.6 Hellfire with yours truly, Radio Raheem. Next up, a song like no other. Listen to this. Werte Zuhörerinnen, werte Zuhörer, immer häufiger hören wir aus unserem sozialen Umfeld, dass von uns durchaus geschätzte Personen Nachrichten, gleich welcher Art und gleich durch welches Medium übermittelt, konsequent ignorieren bzw. den Konsum jeglicher Meldungen komplett eingestellt haben. Sie halten den globalen gesellschaftlichen Irrsinn, der dort vermeldet wird, nicht mehr aus, so die übereinstimmende Begründung. Auch wenn wir diese Form des Eskapismus grundsätzlich nachvollziehen können, diskutieren wir in unserer Redaktion doch immer noch das globale und manchmal auch lokale Geschehen. Als abgebrühte Misanthropen und professionelle Schwarzseher müssen aber auch wir gestehen, dass so einiges an den weltweiten Entwicklungen und Vorkommnissen selbst uns irritiert zurücklässt. Nehmen wir zum Beispiel die jüngste Adidas-Kampagne für den neuen Retro-Sneaker SL72. Er sollte an die Olympischen Spiele 1972 erinnern und die Inhouse-Marketing-Abteilung fand es eine gelungene Idee, diese Erinnerung unter anderem durch die Markenbotschafterin Bella Hadid auszudrücken. Die Journalistin Marlene Knobloch hat in der Süddeutschen Zeitung zu diesem Irrsinn einen höchst anständigen Artikel verfasst. Ja, so etwas gibt es selbst in der SZ immer mal wieder. Knobloch schrieb also das Folgende, dem wir dann am Ende lediglich an einem allerdings entscheidenden Punkt widersprechen müssen. Knobloch schrieb also, bevor es gleich wieder um Adolf Hitler und Sneaker geht, sollte man daran erinnern, dass man keine intellektuellen Glanzstücke von Marketingkampagnen erwarten muss. In der Regel rasten Scharen von Designern, Textern, Creative Directors nach einem Auftrag eines großen Kunden aus, köpfen Cremant-Flaschen und beuten sich für die nächsten Monate begeistert aus, werfen Bälle an die Wand, trinken literweise Kaffee, brüten bis tief nachts vor Stehschreibtischen, um schließlich eine 50-seitige Präsentation zu zeigen, in der Worte wie Universum, Brand World und der vitruvianische Mensch von Leonardo da Vinci auftauchen. Perfekte Proportions. Mit von Concealer schlecht kaschierten Augenringen präsentiert man dann ein Rebranding des Logos, einen etwas elliptischeren Kreis, einen leicht veränderten Farbton. Oder den neuen Slogan, das Ergebnis eines 50-köpfigen Teams nach monatelanger Arbeit, zum Beispiel 100% Genuss. Unklar, was sich im Marketing-Headquarter bei Adidas genau ereignet hat. Am Ende hielt man es jedenfalls für eine gute Idee, die neuen Sneaker SL72, deren Design an die Olympischen Spiele 1972 erinnern soll, mit dem Topmodel Bella Hadid zu bewerben, die von ihren Fans als Palestine Queen gefeiert wird. Hadids Vater ist Palästinenser und Immobilieninvestor, die Mutter niederländisches Model. Hadid wuchs in Santa Barbara in einem 3200 Quadratmeter großen Haus auf. Was sie nicht daran hindert, ihre über 60 Millionen Follower auf Instagram exzessiv über Palästina zu unterrichten. Historisch falsche Landkarten eines angeblich existierenden palästinensischen Staates zu teilen, außerdem KI-generierte Bilder, die angeblich Rafah darstellen sollen, und auf Demos From the River to the Sea zu brüllen. Oder tapfer die Hamas zu verteidigen, die israelischen Geiseln angeblich einen Geburtstagskuchen gebacken hätte. Ay, mi amada, Der gelungene SZ-Artikel von Marlene Knobloch zur mittlerweile in Teilen zurückgezogenen Adidas-Reklame-Kampagne für den Sneaker SL72 geht dann wie folgt weiter. Man kann die Dinge ausnahmsweise mal so stehen lassen. Man muss gar nicht mehr Sommerloch sehnend und moralisch erlahmt, wie man langsam ist, einordnen. Man schaut einfach auf diesen Schuh, auf die leicht geschwungene Sohle, die genoppte, an eine Aschenbahn erinnernde Zunge, die aufgenähten Streifen, auf die nostalgische Ästhetik. Retro inspiriert, heißt es bei Adidas. Man schaut auf die Blumen, die Bella Hadid hält. Man denkt daran, dass bei den kommenden Olympischen Spielen in Paris eine Zeremonie stattfinden wird, um der Opfer des Massakers der Olympischen Spiele 1972 zu gedenken, bei dem sich 8 palästinensische Terroristen in das olympische Dorf geschlichen, 2 Israelis getötet und 9 als Geiseln genommen hatten, die beim Befreiungsversuch ermordet wurden. Bella Hadid als große Antisemitin zu entlarven, ist gar nicht zwingend nötig. Es reicht, sich zu fragen, ob es wirklich eine gute Idee war, eine pro-palästinensische Aktivistin, die regelmäßig gegen den israelischen Staat austeilt, als Gesicht für eine an Olympia 1972 erinnernde Kampagne auszuwählen. Und ob wirklich niemand im sicher nicht unterbesetzten PR-Team eine Sekunde an die ermordeten israelischen Sportler gedacht hat? Es reicht, daran zu erinnern, was 2013 im mittelfränkischen Headquarter Herzogenaurach vor sich ging, als das neue Markengesicht Kanye West, wie die New York Times recherchierte, vor Moodboards, Pinnwänden und den Augen schockierter Werber ein Hakenkreuz auf eine Schuhskizze kritzelte. Es reicht, daran zu erinnern, dass Adidas noch fast 10 Jahre brauchte, um zu erkennen, dass Kanye West nicht irgendwie exzentrisch und verrückt war und eben mal Mordfantasien an Juden auf Instagram postete, sondern laut Recherche der New York Times einem jüdischen Adidas-Mitarbeiter geraten haben soll, jeden Tag ein Bild von Hitler zu küssen. Oder man wirft einen Blick auf den Markennamen. Adidas sind die Anfangsbestandteile des Gründervaters Adolf Dassler, der mit seinem Bruder und Mitfirmenbegründer Rudolf Dassler 1933 in die NSDAP eintrat. Ähnlich retro-inspiriert hätte Adidas auch ein Design, das an die Olympischen Spiele 1936 erinnert, herausbringen können, bei denen sie immerhin große Erfolge feierten. Aber Geschichte lässt sich natürlich ausgezeichnet rebranden. Erinnerungskultur und Gewinnmargen vertragen sich mittelgut. Deswegen heißt auf der Firmenseite von Adidas der Gründer lieber Adi. Die genderbewusste Mission bis 1949 von Adolf Dassler, Zitat, allen Athletinnen das bestmögliche Produkt für seinen Sport zu bieten, Schnitt. Zitat, am 18. August 1949 fing Adi Dassler im Alter von 49 Jahren noch einmal ganz von vorne an. Zitat Ende. Ja, man hätte erwähnen können, dass das Dritte Reich keine einfache Zeit war und Adolf Dassler von den Alliierten zunächst als belastet eingestuft wurde. Man kann aber auch mit leicht geschwellter Brust verkünden, Zitat, wir begannen in einer Waschküche und eroberten die Welt. Seit unserer Gründung haben wir große Siege gefeiert. Adidas will die Olympiakampagne jetzt überarbeiten. Auf eine Anfrage antwortete das Unternehmen: Wir sind uns bewusst, dass Verbindungen zu tragischen historischen Ereignissen hergestellt wurden, auch wenn diese völlig unbeabsichtigt sind. Und wir entschuldigen uns für jegliche Verärgerung oder Leid, die dadurch verursacht wurden. Frage: Wie kann man keine Verbindung zu tragischen historischen Ereignissen herstellen, wenn sie an dem historischen Ereignis stattfanden, an das man erinnern will? Es ist ja nicht so, als hätte sich ein Radfahrer während den Olympischen Spielen 1972 irgendwo in Trudering am Knöchel verletzt. Nur eine Idee. Man hätte angesichts der Geschichte, der sensiblen Weltlage, auch einfach ein jüdisches oder israelisches Model fragen können. Olympias erster Posterboy, wie der Spiegel schrieb, war übrigens Mark Spitz, ein amerikanisch-jüdischer Sportler, der 1972 bei der Siegerehrung verbotenerweise seine Adidas-Turnschuhe in die Luft hielt und damit eines der offensivsten und ersten Sportmarkenmodels war. Und der unter Decken versteckt nach dem Attentat auf die israelischen Sportler aus dem olympischen Dorf gebracht werden musste. Das wäre, werbehistorisch betrachtet, tatsächlich retro-inspiriert. Vengo del sur, un territorio en caos, con fiesta y risa, también dolor y llanto. Vengo del sur, un territorio en caos, con fiesta y risa, también dolor y llanto. Vengo del sur, un territorio en caos, con fiesta y risa, también dolor y llanto. Habitando el sur de la frontera, en territorio equivocado, elijo estar. Es tercer mundo, es un país en guerra, pero de este lado también podemos soñar. A veces sueños, a veces pesadillas, con mis demonias me toca lidiar. Y es que hay tanta gente afuera que se ofende cuando brillas, pero no porque me mire feo, me voy a opacar. Vengo del sur, un territorio en caos, con fiesta y risa, también dolor y llanto. Vengo del sur, un territorio en caos, con fiesta y risa, también dolor y llanto. Vengo del sur, un territorio en caos, con fiesta y risa, también dolor y llanto. Vengo del sur, un territorio en caos, con fiesta y risa, también dolor y llanto. Mi rap no es queja, es desahogo necesario. Si no lo suelto, siento, se pudrirá. Es que esta terapia, esta realidad me ha llevado, así que de alguna forma lo tengo que sacar. Es la advertencia de que algo no está tan claro, esa sensación de que algo tiene que cambiar. Es que haciendo cuentas de los siglos que llevamos, se nos está haciendo tarde y tenemos que despertar. Que al crecer alguien dijera toda la mierda con la que había que afrontar. Lastimosamente no todo es como quisiera, y sobrevivir al mundo no depende de un manual. Hubiera deseado que al crecer alguien dijera toda la mierda con la que había que afrontar. Lastimosamente no todo es como quisiera, y sobrevivir al mundo no depende de un manual. Vengo del sur, un territorio en caos, con fiesta y risa, también dolor y llanto. Vengo del sur, un territorio en caos, con fiesta y risa, también dolor y llanto. Vengo del sur, un territorio en caos, con fiesta y risa, también dolor y llanto. Vengo del sur, un territorio en caos, con fiesta y risa, también dolor y llanto. He andado mucho y mientras pueda sigo andando. Principalmente es que me sobra terquedad. Antes quise convencerme que nada me hace daño, y ahora parte mi agenda, tiempo para llorar. Eso es crecer, o por lo menos eso creo. Reconocer que está bien pedir ayuda, que no todo está en mis manos y que no con todo puedo. Pero hoy es un respiro pa' luego seguir la lucha. So gern wir, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, den Einschätzungen und Bewertungen von Marlene Knobloch in der Süddeutschen Zeitung bezüglich der Adidas-Reklame zum Retro-Sneaker SL72 auch folgen mögen, so vehement beschleicht uns doch gleichzeitig das Gefühl, dass wir es dabei gegebenenfalls gar nicht mit politischer Dummheit ersten Grades oder Geschichtsklitterung ersten Ranges, sondern womöglich mit einer bewusst gesetzten und also genauso gewollten Kampagne zu tun haben. Nehmen wir einmal an, Hier hätte eine Marketingabteilung im Gegensatz zu Knoblochs Beurteilung ihren Job gemacht, nämlich eine Guerilla-Marketing-Kampagne kreiert, die den unvermeidlichen Shitstorm im Vorfeld bereits antizipiert und in die Kosten-Nutzen-Rechnung mit einbezogen hätte. Mit reduziertem Wareneinsatz das größtmögliche Ergebnis erzielen, könnte die Devise gewesen sein. Und zwar unter der Prämisse, dass hier zwar punktuelle Kritik geäußert werden wird, allerdings der gesellschaftspolitische Mainstream an der Wahl des Testimonials überhaupt nichts Anstößiges fände. Was wäre, wenn die in der SZ erwähnte langjährige Zusammenarbeit mit dem Rechtsextremisten und Antisemiten Kanye West gar kein Ausrutscher, sondern ebenfalls wohlkalkuliert war? Rufen wir uns die offizielle Erklärung von Adidas in Erinnerung. Zitat: Wir sind uns bewusst, dass Verbindungen zu tragischen historischen Ereignissen hergestellt wurden, auch wenn diese völlig unbeabsichtigt sind. Und wir entschuldigen uns für jegliche Verärgerung oder Leid, die dadurch verursacht wurden. Eine derartige Verlautbarung und gleichsam aller Weltsfloskel wird gewöhnlich von rechts außen in die Welt gesetzt, wenn sich für etwas eben nicht entschuldigt werden soll, sondern lediglich die Folgen einer wohlkalkulierten Grenzüberschreitung nicht auf die Verursacher zurückfallen sollen. Sobald das Sag-, Mach- und Zeigbare, sobald der gesellschaftliche Diskurs durch die Grenzüberschreitung ein gutes Stück erweitert bzw. in Reaktionäre verlagert wurde, ist sie, die Überschreitung, als erfolgreich im Sinne der Metapolitik der neuen Rechten zu bewerten. Gewiss, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir müssen an dieser Stelle aufpassen, nicht selbst in das Fahrwasser verschwörungstheoretischer Dichotomien zu geraten. Wir kennen ja den politischen Geisteszustand der Verantwortlichen bei Adidas nicht. Auf der anderen Seite trauen wir aber den Reklame-Initiatoren und auch innen sehr viel Schlechtes zu, eben weil wir diese Szene tatsächlich ein wenig kennen. Im Übrigen vermeldet Adidas dieser Tage ausgesprochen erfolgreiche Quartalszahlen. Der Konzernumsatz stieg währungsbereinigt um 11% auf 5,8 Milliarden Euro, während sich das Betriebsergebnis auf 346 Millionen Euro fast verdoppelt hat. Die Markendynamik und Konsumentenwahrnehmung haben sich schneller verbessert, als wir erwartet hatten, sagte Vorstandschef Björn Gulden Ende Juli bei der Vorlage der Quartalszahlen. Hadid übrigens hat mittlerweile erklärt, dass sie von dem historischen Hintergrund der Kampagne keine Kenntnis gehabt haben will, was immer das bedeuten soll. Para Dietrich y termino en el tubo. Tiene senda nota, ya va por Neptuno. Mañana maybe no se acuerda, pero ella me dijo que era fan de este culo. Ella lo quiere pegadito a la pared, lo oscuro. En la pared, en la pared. Tiene porte de que ese culo choca bien duro. Te sale caro el seguro. No te me cohibas, mami. Dime cómo te gusta. Separa la suite, ya yo soy adulta. Te hiciste el pelo, mami, que mucho me gusta. La candela frente al guardia, eso no la asusta. Tiene mi test y mi ID. Pide lo que quieras, yo te lo doy free. Mami, que you know how I be. Vamos pa' el tree, sé que estás active. Se fue para Dietrich y termino en el tubo. Tiene senda nota, ya va por Neptuno. Mañana maybe no se acuerda, pero ella me dijo que era fan de este culo. Yo creo que la nota ya le llegó a Plutón. Anda bellaquita buscando de este sazón. Le meto ese culo con el bastón. Anda full cover para la detonación. No te haces, te digo pa' un trison te tira. Yo vi cómo te trepaste al tubo enseguida. Y la mori te tiene en un mundo de fantasía. Yo también salí de psiquiatría. Hey, yo soy un bellaco y nunca te he metido feca. Me gustan esas tetotas rellenitas de peca. Tú te las traes, acaba con todo. Yo te la abro y te pongo el hot dog. Mauro. Te lo presento, mico, ¿qué le da? ¿Qué le da? Un par de piqui pa' que se ponga picante. Brillaste, porque ya no se va el cine. Una lambia y tres cachas, me la llevo enredada. Te la presento, Joel, ¿qué le da? ¿Qué le da? Un perreo sucio como los tiempos de antes. Brillaste, porque ya no no se vecina. Yo le voy a dar por delante y por detrás. Con ese culo imposible quedarme mal, quedarme mal. Con ese culo imposible quedarme mal, quedarme mal. Con ese culo imposible quedarme mal, quedarme mal. Con ese culo imposible quedarme mal, quedarme mal. Con ese culo imposible quedarme mal. Me la llevo en reta. De este culo. Ella lo quiere pegadito en la pared, en lo oscuro, en la pared, en la pared. Tiene porte de que ese culo choca bien duro, le sale caro el seguro. Dímelo, dímelo, dímelo, dímelo, dímelo, yo, Mico, Mauro, y Cale Calloway, no está loca, de este lado, Trap Kitty, Chista, el dios del perreo, papi. Wenn wir in dieser Sendung schon beim politischen Irre und Stumpfsinn sind, das akademische Milieu tut sich ja seit geraumer Zeit durch mal mehr, mal weniger intellektuell verbrämte antisemitische Krakelerei hervor, sowohl vor als auch in den Hörsälen. Diese schlechte Politkomödie in Dauerschleife lässt sich aber durchaus noch toppen. Der Münchner Universitätsprofessor Michael Mayen zieht gegen die Kürzung seines Gehalts durch den Freistaat Bayern vor Gericht, meldete die Süddeutsche Zeitung Mitte Mai dieses Jahres. Mayens Klage richtet sich gegen eine sogenannte Disziplinarverfügung, die die Landesanwaltschaft Bayern, die für die Verfolgung möglicher Dienstvergehen von Beamten zuständig ist, nach einem Disziplinarverfahren gegen ihn erlassen hat. Mayen war im Frühjahr 2023 Mitherausgeber der Wochenzeitung Demokratischer Widerstand, die aus dem Querdenkermilieu stammt, und schrieb regelmäßig eine Medienkolumne für die Publikation. Das Land Bayern sieht darin ein schwerwiegendes Dienstvergehen und möchte seinem auf die Verfassung vereidigten Beamten für ein gutes Jahr 10% seines Gehalts kürzen. Normalerweise wären nun für uns weder die verschwörungstheoretischen Aktivitäten des Professors für Kommunikationswissenschaft an der Ludwig-Maximilian-Universität noch die recht zurückhaltenden Ahndungsversuche des Freistaats einen Radiobeitrag wert, wäre da nicht noch eine weitere Komponente, die dann doch aufhorchen lässt. Der Freistaat legt Mayen nach SZ-Angaben noch eine zweite Aktion zur Last, die in der breiten Öffentlichkeit allerdings wenig bekannt war. Der Professor habe 2019 bei einer Lesetour zum Buch Die Kurden, das er zusammen mit seinem früheren wissenschaftlichen Mitarbeiter Kerem Schamberger verfasst hat, eine Spende in Höhe von 11.000 Euro eingesammelt und an die Rote Hilfe ausgezahlt. Schamberger ist einer der umtriebigsten linksreaktionären antisemitischen Agitatoren Münchens und gleichzeitig in der Kurdistan-Solidaritätsarbeit aktiv. Nun kann die Rote Hilfe nicht unbedingt etwas für die sonstigen Aktivitäten ihrer Spende. Allerdings beschleicht uns auch hier ein Gefühl, das nämlich an dieser Stelle durchaus zusammenfindet, was politisch zusammengehört, was zumindest keine Berührungsängste hat. Ob bei kurdischen Organisationen Schambergs Liebe zur PFLP auf große Gegenliebe stößt, entzieht sich im Übrigen unserer Kenntnis. Sir! Perde a linha, vem, bota, vai, vai no soca, soca. Perde a linha, vem, soca, vai, vai no bota, bota, vem, bota, bota, vai, vai no soca, soca, vem, bota, bota, vai, vai no soca, soca. Vai, vai no soca, soca, perde a linha, vem, soca, vai, vai no bota, bota, vem, bota, bota, vai, vai no soca, soca, vem, bota, bota, vai, vai no soca, soca, perde a linha, vem, bota, vai, vai no soca, soca, perde a linha, vem, soca, vai, vai no bota, bota, vem, bota, bota, vai, vai no soca, soca, vem, bota, bota, vai, vai no soca, soca. Songa, songa, songa, songa, songa, songa, songa, bado, wana, bonga, bonga. Bonga bonga bonga bando Cheki vile tuko kwa mataji Cheki vile wako na mahitaji Hakuna kutaja, hakuna kutaja Nikikam kwa pitu na juwa tu nikanja Cheki Buddha boss wasetu wana smoke bado ganja Cheki Buddha boss na waple ndani ya uwanja Yeah yeah tuchoka tuchoka wase bado wana come to tunawapo tunawachoka Yeah chiko na bad sister na makila race up Buddha boss, this is the end Kama Linkin Park Tuko billionaires Kama Tony Stark Buddha boss, wamekwama tu Wako stuck Vem, bota, vai, vai no soca, soca, perde a linha, vem, soca, vai, vai no bota, bota, vem, bota, bota, vai, vai no soca, soca, vem, bota, bota, vai, vai no soca, soca. Vai, vai no bota, bota, vem, bota, bota, vai, vai no soca, soca, vem, bota, bota, vai, vai no soca. Bleiben wir, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, beim Thema akademischer Betrieb und politischer Irrsinn. Es scheint so, als entdeckten derzeit an vielen Stellen Staatsdiener im Bildungsbereich ihre systemoppositionelle Leidenschaft. Es ist verblüffend, mit welcher Hingabe Professoren der staatlichen Lehranstalten ein studentisches Recht auf antisemitischen Furor verteidigen. Ebenfalls im Mai dieses Jahres versuchte der Inhaber des Lehrstuhls für römisches Recht und Privatrechtsgeschichte an der Universität Münster, Nils Jansen, in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung auf einer ganzen Seite zu begründen, warum er den sogenannten Aufruf der Lehrenden unterschrieben hat. Zur Erinnerung: Der Aufruf der Lehrenden kritisierte die staatlichen Reaktionen auf die studentischen Pro-Palästina-Proteste, welche allesamt das Massaker der Hamas verharmlosten oder gleich gänzlich leugneten, das Existenzrecht Israels bestritten und zur Vernichtung des jüdischen Staates aufriefen. Jansen versucht nun, diese kaum für möglich gehaltenen antisemitischen Entgleisungen als normale Debattenbeiträge zu verkaufen und einen Welpenschutz für politische Dummheit und Verblendung zu fordern. Sein Beitrag in der FAZ ist deshalb so interessant, weil er sich wortreich vom Antisemitismus distanziert, um dann für diesen eine große und vor allem ungestörte Bühne zu fordern. Aber der Autor ist nicht plump. Selbst den Juden versichert er sein tiefstes Verständnis. Jansen schreibt: Seit dem Angriff der Hamas auf Israel sieht Deutschland sich von pro-palästinensischen Protesten herausgefordert, die an Universitäten naturgemäß eine besondere Bühne finden. Denn die Universität bietet einen geschützten Raum für offene gesellschaftspolitische Diskussionen und Studierende blicken schon immer mit kritischen Augen und neuen Vorstellungen auf ihre Zeit. Bei einem derart geschichtsvergessenen Gesülze dreht sich einem bereits zu Beginn des Artikels der Magen um. Aber hören wir weiter, was der Fellow am Wissenschaftskolleg zu Berlin, als der er ebenfalls aktiv ist, weiter von sich gibt. In der deutschen Öffentlichkeit lösen diese Proteste Verstörung aus, stellen sie doch ein mühsam erkämpftes Selbstverständnis in Frage. Bilder wie aus Amerika will man nicht sehen, fundamentale Israel-Kritik ebenso wenig hören wie Forderungen nach einem Kalifat. Der Berliner Senat reagiert politisch und mit harter Kante. Nachdem er vor einigen Wochen einen Palästina-Kongress hatte auflösen lassen, ist die Polizei jetzt ebenso gegen ein studentisches Protestcamp vorgegangen. Mittlerweile haben mehr als 1000 Professoren dagegen die Meinungs- und Versammlungsfreiheit ihrer Studierenden verteidigt. Sie sind damit allerdings in der Politik und großen Teilen der Presse auf Verständnislosigkeit gestoßen. Und doch haben die Professoren recht, ohne Wenn und Aber. Was der Berliner Senat tut, ist wahrscheinlich rechtswidrig, jedenfalls aber geschichtsblind. Meinungs- und Versammlungsfreiheit braucht man nicht im politischen Alltag, sondern dort, wo es weh tut. Um es persönlich zu formulieren, wenn in Deutschland Free Palestine oder gar From the River to the Sea skandiert wird, stockt mir der Atem und doch habe ich den Aufruf unterschrieben. Man spürt förmlich des Autors tiefe Zerrissenheit und möchte ihn prophylaktisch schon einmal in den Arm nehmen. Denn seine weiteren Wolten müssen ihn wahrscheinlich an den Rand der eigenen politischen Vorstellungskraft katapultieren. Sein großzügiges Verständnis, selbst der Juden, folgt auf dem Fuße. Antisemitismus bleibt widerlich, immer und überall. Seit September letzten Jahres wohne ich in der Nähe eines jüdischen Kindergartens. Er ist massiv gesichert, aus guten Gründen, mit Absperranlagen, hohen Zäunen, Sicherheitsschleuse und Polizeipräsenz. Ich frage mich, was es mit Kindern macht, unter solchen Umständen groß werden zu müssen. Als die Hamas Israel angriff, sah ich jüdische Kollegen sprachlos werden. Sie konnten oder mochten keine Worte finden für das, was sie fühlten. Manche von ihnen haben Verwandte in Israel. Wie schrecklich muss es sein, unter ständiger Bedrohung zu leben? Kein Zweifel, denke ich, dass Israel sich verteidigen und seine Sicherheit militärisch durchsetzen muss. Ich fühle mich verantwortlich für die Schuld meiner Großelterngeneration und damit für das jüdische Volk. Für mich bleibt selbstverständlich, dass Deutschland eine Gewähr dafür übernimmt, dass das jüdische Volk in einem eigenen Staat in Sicherheit und Frieden leben kann. Freilich begründet das, wie ich meine, auch eine Verantwortung gegenüber den Menschen, die infolge der Gründung Israels ihre Heimat verloren haben. Da stockt einem vor Rührung der Atem. Denn, erinnern wir uns, Jansen begründet hier die Unterschrift unter den Aufruf der Lehrenden, um Schaden von den antisemitischen Protesten vor und in den Universitäten abzuwenden. corazón, pero mejor darlas. Gracias. Im weiteren FAZ-Text unter der Überschrift »Warum ich den Aufruf der Lehrenden unterschrieben habe« aus dem Mai 24, den wir in dieser Sendung nicht vollständig dokumentieren wollen, bringt der Autor und Lehrende Nils Jansen sein libertär-postmodernes Geschichtsbild folgendermaßen auf den Punkt. In anderen Teilen der Welt blickt man anders auf die Geschichte. Wer im Gazastreifen geboren wurde, hat ein anderes Israel-Bild, als es an deutschen Schulen vermittelt wird. Viele Palästinenser empfinden die Gründung Israels als historisches Unrecht. Kann man es ihnen verdenken? Für den alteuropäischen Antisemitismus und den Holocaust tragen sie keine Verantwortung, auch keine historische. Und wer in Palästina lebt, hat von seiner Zukunft wenig zu erwarten. Bei aller Solidarität mit Israel, ich kann nachempfinden, wenn Palästinenser die israelischen Kriegshandlungen als Versuch werten, ihr Volk endgültig aus seiner Heimat zu vertreiben. Wer das, wie Jansen es nennt, Israel-Bild an deutschen Schulen mit dem der Palästinenser im Gazastreifen vergleicht und hier quasi ein modellartiges, teutonisches Bildungsniveau vermutet, hat beides nicht verstanden. Weder das deutsche Schulwesen noch die Sympathie weiter Teile der Palästinenser für den eliminatorischen Antisemitismus des globalen Dschihads. Aber, liebe Zuhörerinnen, werte Zuhörer, der eigentliche Clou seiner Argumentation zur Verteidigung der antisemitischen Meinungsfreiheit unter gänzlicher Unkenntnis des Toleranzparadoxons von Karl Popper kommt am Ende seines Pamphlets in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Hat die Berliner Politik sich gefragt, was passiert, wenn relevante Gruppen ihre Meinung nachhaltig unterdrückt sehen? Es gäbe Gründe dafür. Schon einmal 1967 beim Schah-Besuch haben Berliner Studentendemos die Bundesrepublik verstört. Auch damals ging es um das Selbstverständnis des Staates und auch damals reagierte die Berliner Politik unklug. Mit unfassbarer Brutalität gingen Polizisten gegen friedliche Demonstranten vor. Benno Ohnesorg wurde erschossen. Gleichwohl stellte die Politik sich hinter die Polizei. Binnen weniger Monate rissen die letzten Gesprächsfäden zwischen einer radikalisierten Studentenschaft und der Mehrheitsgesellschaft ab. Zur Gründergeneration der RAF gehörten auch die beiden Studienstiftlerinnen Ulrike Meinhof und Gudrun Enslin. Gegen das System mit Worten zu kämpfen, schien ihnen trotz ihrer Intelligenz und Bildung irgendwann sinnlos. Brutalität kann man der Polizei heute nicht vorwerfen, zum Glück. Aber genau wie damals werden Politik und Gesellschaft zu einem System, das seine Ohren gegenüber einer großen Gruppe junger Menschen verschließt, weil es deren Parolen als verstörend wahrnimmt. Für die Zukunft verheißt das nichts Gutes. Am Ende wird der universitäre antisemitische Furor zu einer Geschmacks- und Stilfrage. Zu lediglich, wie Nils Jansen es beschreibt, verstörenden Parolen. Und die reaktionäre Ausrichtung des aktuellen Antizionismus zum Wiedergänger der APO der 60er und 70er Jahre. Zum Schluss, liebes Publikum, es ist nicht die dringlichste Aufgabe einer marginalisierten progressiven Restlinken, staatliches Vorgehen gegen derartige Vollspacken zu kritisieren, weil es ja irgendwann auch uns, was immer das sein soll, treffen könnte. Und ja, uns wäre es auch lieber, eine fortschrittliche Linke hätte sich mit aller Kraft und Konsequenz gegen derartige Veranstaltungen und Zusammenrottungen gestellt und Jüdinnen und Juden wären weniger auf den staatlichen Schutz angewiesen. Ist halt nicht so. Jetzt gehen wir Nachrichten gucken oder Wochenzeitung lesen. Peace. Cuando volvió el Don Juan, se quedó con la gana.